A. 5. B. Ich habe ja schon seit einiger Zeit so ein komisches Druckgefühl im Magenbereich, wissen Sie, als wäre ich wie vollgegessen. Das drückt schon sehr stark. Also mehr hier oben. Das ist doch der Magen. Oder die Leber? Man sagt ja, dass die Leber gar nicht wehtut. Jedenfalls habe ich dieses Magenmittel eingenommen. Irgendwas mit O, glaube ich. Das Omeprazol? Ja, so ähnlich. Das hat mir der Herr Waldmüller noch verschrieben, weil ich immer Sodbrennen hatte. Und da ist es ja auch erst mal besser geworden. Aber seit ein paar Wochen hilft das auch nicht mehr so richtig, obwohl es ja auch gegen Übelkeit helfen soll. Im Vordergrund stehen aktuell die schon eher schmerzhaften Beschwerden im mittleren Bereich des Oberbauchs. Ja, genau. Hier so in der Mitte und vielleicht ein bisschen nach links rüber. Wenn Sie die Beschwerden beschreiben müssten, wie würden Sie die Schmerzen benennen? Sie meinen jetzt, ob die bohren oder schneiden? Zum Beispiel, ja. Sind die Schmerzen an der Oberfläche und hämmern und schneiden? Oder sind sie eher krampfartig in der Tiefe und schnüren einen zu? Nicht obendrauf. Die sind tief wie ein Stein, der alles zermürbt, wissen Sie? Und manchmal wie ein Gürtel, den man zu eng zugemacht hat. Zieht oder wandert der Schmerz irgendwo hin? Würde ich nicht sagen. Vielleicht, dass er hin und wieder so ein wenig nach oben drückt. Ich habe hier eine Skala, die geht von 0 wie keine Beschwerden bis 10, was so viel meint wie stärkste vorstellbare Schmerzen. Da würde ich mal sagen, so um die 5, manchmal auch bis 7. Könnten Sie sagen, ob es bestimmte Tageszeiten gibt, an denen die Beschwerden auftreten oder wann sie besonders unangenehm sind? Es ist völlig egal. Jetzt werde ich sogar schon nachts wach und habe Bauchschmerzen. Gibt es bestimmte Auslöser, zum Beispiel Getränke oder Speisen? Es war mal so, dass es besser wurde, wenn ich was gegessen habe. Aber jetzt spielt das keine Rolle, ob ich was esse oder trinke oder ob ich es sein lasse. Wie ist denn Ihr Appetit? Ach, fragen Sie mich nicht. Ich bekomme gar nichts mehr richtig runter. Früher habe ich immer gerne ein Stück Fleisch gegessen. Aber da ekle ich mich jetzt vor. Haben Sie in der letzten Zeit, sagen wir in den letzten 6 Monaten, an Gewicht verloren? Ich wiege mich ja nicht. Aber schauen Sie hier, ich brauche 2 Löcher weniger, um den Gürtel zuzuschnallen. Das dürften schon ein paar Kilo sein. Sind Sie nachts schon mal schweißgebadet aufgewacht? Letzte Woche bin ich in der Nacht wach geworden und war nass geschwitzt. Aber das war nur einmal. Können Sie denn gut einschlafen? Ja, schon. Aber ich fühle mich den ganzen Tag reichlich abgeschlagen und müde. Da bin ich froh, wenn ich im Bett liege. Würden Sie sagen, dass Sie sich körperlich und auch geistig schwächer fühlen? Ja, ich muss mich ganz schön konzentrieren, um was zu schaffen. Sie benötigen viel Kraft, um Ihre Arbeit zu meistern?